la, ei la la, des Frau der Töchterlein aus, ei la la, ei la la, ei la la, ei la la, ei la la, des Frau der Töchterlein aus. Lore, lore, lore, lore, schön sind die Mädel von 17, 18 Jahren. Lore, lore, lore, lore, schöne Mädel gibt es überall. Die Mädels von 17, 18 Jahren.